Guten Abend, Pierre. Hoffentlich störe ich nicht. Überhaupt nicht. Kommen Sie rein. Gern. Ja, ich war ganz in der Nähe. Und da hatte ich plötzlich Lust, euch guten Abend zu sagen. Das ist schön, bitte. Ja, aber störe ich auch wirklich nicht? Habt ihr schon zu Abend gegessen? Wir haben noch gar nicht angefangen. Juliette ist noch nicht da. Noch nicht da? Um 10 Uhr? Ihre Schwester hat so gut wie gar kein Zeitgefühl. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Was möchten Sie trinken? Oh, nichts, danke. Ja, stimmt. Niemals Alkohol. Das ist nicht mein Verdienst. Ich mag ihn einfach nicht, das ist alles. Ja, im Gegensatz zu Juliette. Sie haben Glück, dass Sie mich getroffen haben. Bin eben erst gekommen. Waren Sie unterwegs? Ja, in Paris. Wusste Juliette, dass Sie heute wieder da sein wollten? Selbstverständlich. Wieso ist sie denn da nicht zu Hause? Keine Ahnung. Vielleicht eine Freundin getroffen. Aha. Ich mache ein bisschen das Fenster auf. Hoffentlich bringt das Gewitter etwas Abkühlung. Ja. Ich glaube, so ist es besser. Ganz ungewöhnlich, dieses Wetter. Der Sommer will hier überhaupt kein Ende nehmen. Ja, bei uns schon. Wir haben Glück. Überall sonst herrscht ein furchtbares Wetter. Ja, in Paris musste ich sogar heizen, so kalt war es. Was? Ja, die ganzen 3 Tage, die ich dort war, hat es unaufhörlich geregnet. Während hier auf dem Land die Bauern über die Trockenheit stöhnen. Warum lachen Sie? Über unsere Unterhaltung. Wenn man das eine Unterhaltung nennen kann. Ja, wir sehen uns nicht oft. Vielleicht liegt es daran. Nicht oft genug. Das ist wahr. Tatsächlich, ich glaube, wir haben in den letzten 3 Jahren keinen Augenblick allein verbracht. Sie und ich. Sie haben recht. Ich habe den Eindruck, Juliette möchte ganz gern vermeiden, dass wir uns zu oft begegnen. Aber nein, das hat sich einfach so ergeben. Außerdem habe ich seit Mamas Tod zu wenig Zeit gehabt. Apropos, wie geht es, Schill? Ich weiß es nicht. Entschuldigen Sie. Warum denn bitte? Ich habe Jules seit 3 Monaten nicht mehr gesehen. Ich dachte, Sie wüssten es. Wir haben uns getrennt. Ich beneide Sie manchmal, Marianne. Mich? Ja, Sie sind frei. Sie leben, wie es Ihnen passt. Und wechseln die Liebhaber, wie es Ihnen gefällt. Das habe ich nicht gesagt. Nein, aber Sie haben es gedacht. Und das stört Sie. Mich? Aber wir leben doch nicht mehr im 19. Jahrhundert. Die Frauen haben sich emanzipiert. Und im Übrigen, ihr Privatleben geht mich nichts an. Pierre, es ist nach 10. Wie ist es möglich, dass Juliette noch nicht da ist und sie nicht einmal anruft? Weiß nicht. Aber sie wird sicher bald kommen. Ja, hoffentlich. Brauchen Sie immer noch so viel? Ein Laster muss der Mensch doch haben. Dankeschön. Warten Sie, ich hole einen Aschenbecher. Vorausgesetzt, man findet einen, der nicht voller Stummel ist. Hier. Juliette ist ein bisschen nachlässig. Ein bisschen? Sie untertreiben. Sie hat sich sehr verändert in diesen Jahren. Glauben Sie? Sie war schon immer so. Ja, das ist richtig. Im Grunde kannte ich sie kaum. Wir haben ziemlich schnell geheiratet. Niemand hat sie dazu gezwungen. Doch. Ihre Mutter. Oh, Pierre. Naja, gezwungen. Sie hat mich nicht wirklich gezwungen. Nein, aber... Aber erinnern Sie sich, wie die Dinge sich abgespielt haben? Sie hat mir ihre Schwester buchstäblich in die Arme getrieben. Sie wollte Juliette die Zukunft sichern. Ja, und ich bin im richtigen Augenblick gekommen. Zufällig bin ich es gewesen, wie es auch irgendein anderer hätte sein können. Ich glaube nicht, dass Juliette bereit gewesen wäre, einen x-beliebigen anderen zu heiraten. komisch. Alles hätte so ganz anders sein können. Es war gar nicht Juliette, die ich besuchen wollte, als ich das erste Mal in das Haus ihrer Mutter kam. Sie waren es. Sie hatten mich zum Wochenende eingeladen. Ja, ich erinnere mich. Haben Sie eigentlich zu Abend gegessen? Nein. Na, Sie müssen ja am Verhungern sein. Ich kann ein paar Sandwiches machen. Nicht für mich, danke. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Pierre, ich mache mir Sorgen. Um Juliette? Ja, sie müsste schon längst hier sein. Dann wird sie aufgehalten haben. Dann hätte sie doch angerufen. Vielleicht hat sie das nicht können. Ach. Ihr Wagen steht nicht in der Garage. Vielleicht hat sie einen Ausflug gemacht in die Berge. Ach. Ja, das ist schon oft vorgekommen. In die Berge. Bei dem Tempo, das sie immer fährt. Und seit 2 Stunden ist es dunkel. Nein, also... Sie sollten versuchen zu telefonieren, Pierre. Telefonieren? Mit wem? Ich weiß nicht, mit der Polizei oder mit dem Unfallkrankenhaus. Wenn ihr etwas zugestoßen wäre, hätte man mich schon benachrichtigt. Nein, Marianne, keine Sorge. In 5 Minuten wird sie da sein mit dem unschuldigsten Lächeln und einer gebrauchsfertigen Entschuldigung, wie gewöhnlich. Glauben Sie? Aber ja, lassen Sie sich doch nicht nervös machen, wo wir endlich einmal beisammen sind. Wollen Sie immer noch nichts trinken? Hm. Warum eigentlich nicht? Na fein. Whisky? Ein Orangensaft wäre mir lieber. Na, ich glaube, der ist im Kühlschrank. Ich denke immer noch an dieses Wochenende bei Ihrer Mutter. Ja? Das war sehr eigenartig. Was denn zum Beispiel? Ja, alles. Die Atmosphäre, die Art, wie jeder von uns Komödie spielte. Ich nicht. Sie nicht, nein. Aber sie war noch die Einzige. Hier, bitte. Danke. Ich merkte zwar, dass ich eine Rolle spielen sollte, aber ich wusste nicht welche. Ich war mir bewusst, dass meine Anwesenheit eine Art Ereignis war. Nicht etwa, weil ich es war, sondern weil es so selten Gäste gab. Hm. Mama wollte niemanden mehr sehen, seitdem sie bettlägerig war. Ja, am ersten Abend habe ich euch beobachtet. Da waren 3 Frauen. Ihre Mutter, sehr liebenswürdig zu mir, wie sie es immer geblieben ist. Sie, Marianne, ein wenig abseits, einsam, beinahe abwesend. Und Juliette, kerzengerade auf ihrem Stuhl, schweigsam. Von Zeit zu Zeit blickte sie ihre Mutter an. Feindselig. Das hat mich schockiert. Umso mehr, als ihre Mama Juliette offensichtlich vergötterte. Sie verstehen, was ich meine. Ich glaube. Dieses feindselige Verhalten habe ich später begriffen. Ihre Mutter war sehr herrisch. Und Juliette hat ihre Bevormundung nur schwer ertragen. Ja, sie hat immer von Unabhängigkeit geträumt. Ihre Mutter ließ ihr alles durchgehen, aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, lehnte sie sich auf. Und da plötzlich komme ich. Ich. Ein Mann, in dem sie einen möglichen Schwiegersohn sah. Ich glaube, jetzt übertreiben Sie ein bisschen. Durchaus nicht. Sie hatte ihr Spiel ganz offen gespielt. Und Juliette hat sie verstanden. Darum hat sie den ganzen Abend über geschwiegen. Sie studierte mich, sie taxierte mich, sie wog das Für und Wider gegeneinander ab. Das Wider war mein Alter. 20 Jahre älter als sie. Das wog schwer. Und dann die Heirat. Hieße das nicht, ein Gefängnis verlassen, um in ein anderes geworfen zu werden? Ja. Das Für war ebenfalls diese Differenz von 20 Jahren. Ein älterer Mann ist oft nachsichtiger. Und dann mein Beruf. Ich habe alle Fragen eurer Mutter beantwortet und habe gesagt, ich würde viel auf Reisen sein, von zu Hause weg. Für Juliette hieß dies Freiheit. Ja, sie hat den ganzen Abend nachgedacht. Wahrscheinlich auch die ganze Nacht. Und am nächsten Morgen war ihre Entscheidung gefallen. Beim Frühstück war sie ein neuer Mensch. Fröhlich, lächelnd, einschmeichelnd. Sie hatte ihren ganzen Charme entfaltet. Und ich bin in die Falle getappt wie ein Idiot. Sie sprechen von ihr, als ob Sie sie hassten. Ich hasse sie. Pierre. Juliette ist Ihre Frau. Glauben Sie? Ja, sicher. Wir sind verheiratet. Wir tragen beide einen Ehering. Und wenn ich von Reisen zurückkomme, ist sie da. Das gehört zu den Spielregeln. Was für Spielregeln? Das verstehe ich nicht. Sie verstehen es ja wohl. Ich bin im Bilde, Marianne. Worüber? Über alles, von Anfang an. 2 Monate nach unserer Hochzeit hat es angefangen. Mit diesem Architekten. Warum haben Sie nicht gesprochen mit ihr? Warum haben Sie ihr nicht gesagt, dass Sie Bescheid wüssten? Ach, was hätte denn das genützt? Man kann Juliette nicht hindern zu tun, was ihr gefällt. Und was eine Scheidung angeht, ich kam mir so schon lächerlich genug vor. Ich hatte keine Lust, diesen ganzen Schmutz auch noch vor der Öffentlichkeit auszubreiten. Und wie haben Sie davon erfahren? Es findet sich immer eine gute Seele, die einem solche Dinge hinterbringt. Sie kennen Elaine, die beste Freundin von Juliette. Ach Gott. Ja, eines Tages habe ich sie getroffen, ganz zufällig, als ich aus meinem Büro kam. Selbstverständlich hat sie erst lange gezögert, ehe sie mir davon erzählte. Aber sie hielt es für ihre Pflicht, auch im Interesse von Juliette. Ja, Sie können sich ja denken. Ich habe getan, als nehme ich es auf die leichte Schulter. Tatsächlich war ich wie zerschmettert. Darauf war ich einfach nicht gefasst gewesen. Bin nach Hause gegangen, habe keine 3 Worte mit Juliette gesprochen. Bin sofort wieder weggefahren. Ich habe mir gerade die Zeit genommen, dem Büro telefonisch zu melden, dass ich am Nachmittag nicht käme. Ich bin zum Bungalow hinaufgefahren. Naja, Sie wissen doch, mein Häuschen in den Bergen. Juliette mochte es nicht, war nicht behaglich genug für sie. Sie fand es zu kalt dort. Aber an diesem Tag musste sie ausgerechnet auch hinkommen, nur um mich zu ärgern. Einfach, weil ich erklärt hatte, dass ich allein sein wollte. Bin zum See gegangen, baden. Da hatte ich wenigstens meine Ruhe. Juliette schwimmt nicht gut, sie mag kein Wasser. Ich dachte, jetzt würde ich endlich allein sein können. Ich war ziemlich weit vom Ufer weg, als sie mich rief. Ich tat zunächst, als hörte ich sie nicht, aber da war etwas in ihrer Stimme. Ich drehte mich um, da sah ich sie. Sie schwamm auf mich zu. Sie schlug mit den Armen um sich, sie rief mich. Ich schrie, sie solle umkehren, wieder zum Ufer zurückschwimmen. Aber sie hörte mich nicht. Sie war wie verrückt. Ich sah sie nach Atem ringen. Sie wehrte sich, sie versuchte zu schreien. Nach dem, was ich gerade erfahren hatte, habe ich gezögert. Es wäre so leicht gewesen. Ich brauchte sie nur nicht zu sehen, nicht zu hören. 1 Minute lang. Aber Sie haben es nicht getan. Ich habe es nicht fertiggebracht. Ich bin zu ihr hingeschwommen und habe ihr geholfen. Und sie hat nichts begriffen. Nichts. Sie hat mir lediglich vorgeworfen, ich hätte sie im Bungalow allein gelassen und sei ohne sie schwimmen gegangen. Wir zogen uns an. 1 Stunde später fuhren wir zurück. Warum erzähle ich Ihnen eigentlich dies alles? Ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Hören Sie, Pierre, ich muss Ihnen auch was sagen. Ich habe Juliette gestern Abend gesehen. Gestern? Ja, sie hat bei mir zu Abend gegessen. Sie kennen sie ja, sie hat etwas viel getrunken. Und ich habe ihr angeboten, bei mir zu übernachten, aber sie hat nicht gewollt. Heute Morgen habe ich versucht, sie anzurufen. Ich wollte wissen, ob sie gut nach Hause gekommen wäre. Es hat sich aber niemand gemeldet. Sie wird geschlafen haben. Ich habe den ganzen Tag versucht, sie zu erreichen, vergeblich. Darum sorgen Sie sich? Meine arme Marianne, das dürfen Sie nicht. Sie wird den Tag bei Freunden, wie sie immer sagt, verbracht haben. Jetzt ist es fast 11 Uhr nachts. Sie wird nicht auf die Zeit geachtet haben. Oder sie hat vergessen, dass ich heute Abend zurück sein wollte. Aber Pierre... Würden Sie Ihre Schwester so gut kennen wie ich, dann wüssten Sie, dass ihr niemals etwas passiert. Niemals. Nichts. Ja, Sie haben sicherlich recht. Und bei all dem haben wir immer noch nichts gegessen. Jetzt habe ich aber wirklich Hunger. Sie nicht? Nein, aber ich kann Ihnen was zurechtmachen. Aber ich bitte Sie, das mache ich doch selbst. Gut, ich komme mit. Mein Gott, diese Küche. Ja, Sie sehen, meine Schwester ist ein bisschen nachlässig. Das ist ja fürchterlich. Ja, sie muss das Geschirr nicht ein einziges Mal gespült haben, seit ich fort war. Also, womit mögen Sie Ihr Sandwich? Moment mal, ich will nachschauen, was im Kühlschrank ist. Aha, Schinken. Ja, und ein Rest Kartoffelsalat. Aha. Marianne, bitte lassen Sie das. Sie werden doch nicht das Geschirr spülen. Ach, ich mache nur ein bisschen Ordnung, während Sie Ihr Sandwich essen. Keine Butter mehr. Ja, natürlich. Und zum Glück ist der Schinken frisch. Haben Sie wirklich keinen Appetit? Nein, danke. Was würde Ihnen leid tun? Das schmeckt ganz gut. Sagen Sie, wissen Sie, wo das Abwaschmittel steht fürs Geschirr? Moment mal, da glaube ich. Aha, ja. Eine ideale Hausfrau sind Sie. Weil ich weiß, wie man Kochtöpfe anweicht. Marianne, warum haben Sie nicht geheiratet? Es hat sich keine Gelegenheit ergeben. Jetzt bin ich 35 und selbstständig und vorher, da war Mama. Seitdem sie bettlägerig war, musste sich doch einer um sie kümmern. Das hätte doch auch Juliette sein können. Nein, nein, ich war die Ältere. Das lag bei mir. Ihre Mutter hätte sich eine Krankenschwester nehmen können. Nein, das hätte ich nicht zugelassen. Nein, Sie haben lieber Ihre Jugend geopfert und sie jahrelang gepflegt. Das war doch normal. Normal? Wer sagt das? Ich? Nein, Ihre Mutter. Sie sind zu streng, Pierre. Als Sie Mama kennengelernt haben, da war sie eine alte Frau, krank und hilflos. Aber vorher... Vorher war es das Gleiche. War immer hart und herrschsüchtig gewesen. Vielen Prinzipien und einer strengen Moral. Sie hatte eine gewisse Vorstellung von der Art, wie sie ihre Töchter erziehen musste. Ein Konzept, das nur für sie Gültigkeit hatte, Marianne. Als Juliette heiratete, hatte die Mutter nichts dagegen einzuwenden. Im Gegenteil, sie hat alles getan, damit ich sie heirate. Aber sie wollte Sie, Marianne, in ihrer Nähe behalten, zu ihrer Verfügung. Gerade noch, dass Sie das Recht hatten, abends auszugehen. Mit 30 Jahren. Aber auch nur unter der Bedingung, dass Sie nicht zu spät heimkämen. Sie wurden von ihr behandelt wie eine Krankenschwester, wie eine Art Gesellschaftsdame, nicht wie eine Tochter. So, das reicht jetzt, Pierre. Ich weiß nicht, wo das übrige Geschirr hingehört. Marianne... Außerdem muss ich jetzt gehen. Marianne, bleiben Sie doch noch. Nein, wirklich. Es ist besser, ich gehe jetzt. Juliette wird bald da sein. Dann warten Sie eben ohne mich auf Sie. Zumal Sie es ja normal finden, dass sie um 11 Uhr noch nicht zu Hause ist, ohne Ihnen irgendeine Nachricht zu hinterlassen. Nein. Ich finde das nicht normal. Durchaus nicht. Aber vor wenigen Minuten haben Sie das Gegenteil behauptet. Weil ich nicht zeigen wollte, wie beunruhigt ich bin. Hielt das für lächerlich. Aber jetzt? Ja, dann tun Sie doch etwas, statt herumzustehen. Suchen wir Sie. Wo? Unten in einer Schlucht? Haben Sie auch schon daran gedacht? Sie wissen etwas. Was? Dass Juliette etwas zugestoßen ist. Wenn ich etwas wüsste, dann wäre ich doch nicht hier. Und warum sind Sie dann hier? Ich habe es Ihnen doch gesagt. Ich war in der Nähe und wollte schnell raufkommen. Seit wir verheiratet sind, sind Sie noch nie einfach so gekommen. Warum gerade heute Abend? Heute Abend, wo Juliette nicht zu Hause ist. Das ist ein Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle. Sie sind gekommen, weil Sie wussten, dass Juliette heute nicht heimkommen würde. Nein, Pierre, ich wusste es nicht. Im Gegenteil. Wieso? Im Gegenteil. Marianne, Sie verheimlichen mir etwas. Was ist gestern passiert? Nichts. Juliette hat Sie besucht und bei Ihnen gegessen. Warum? Sie hat mich am Nachmittag angerufen. Sie hat mir erzählt, dass Sie auf Reisen wären und sie allein sei. Da habe ich Sie zum Abendessen eingeladen. Und worüber habt ihr gesprochen? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Marianne, Sie sagen mir nicht die Wahrheit. Also bitte, Pierre, genug jetzt. Das Verhör ist ja lächerlich. Antworten Sie mir. Also gut. Da Sie es durchaus wissen wollen. Als Juliette gestern Abend zu mir kam, hatte sie die Absicht, sie zu verlassen. Ah. Also das ist es. Sie wollte sich davon machen. Mit wem? Monsieur? Lambert? Sie sehen, ich kenne sie alle. Nein, ich glaube nicht. Also Dolby, dieser Dreckskerl. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen. Das also war's. Weggelaufen ist sie. Auf und davon. Nein, Pierre. Nein, wie nein? Juliette ist nicht weggelaufen. Aber Sie sagten doch. Dass sie die Absicht hatte. Aber ich habe sie gebeten, gewissenhaft zu überlegen. Als ob solche Argumente Sie beeindrucken könnten. Ja, sie wurde immerhin unsicher. Wir haben stundenlang diskutiert und schließlich habe ich sie überzeugen können. Sie bleibt bei Ihnen. Schade! Was, Pierre? Na was, Pierre? Sie will ihre Freiheit. Gut, ich schenke sie ihr. Soll sie doch verschwinden, damit ich sie endlich los bin. Können Sie sich nicht vorstellen, was ich durchgemacht habe in den 3 Jahren? Immer bin ich nachsichtig gewesen. Alles habe ich mit Schweigen übergangen. Aus Feigheit. Aus! Ja, Sie haben recht. Aus Feigheit. Ich hätte ihr gegenüber härter sein sollen. Ich hatte schließlich genügend Argumente, die Scheidung zu verlangen. Pierre. Sie machen Juliette für alles verantwortlich, was geschehen ist. Und mit Recht, scheint mir. Sind Sie ganz sicher, dass es nicht auch ein bisschen Ihre Schuld ist? Meine Schuld? Es war ein Witz. Als Juliette sie geheiratet hat, da war sie 23. In dem Alter hat man noch Illusionen. Ich habe gegeben, was ich konnte. Was Sie konnten, ja. Aber es fehlte das Wichtigste. Und was bitte? Ihre Liebe. Dass sie sich wirklich um sie kümmerten, auf sie eingingen. Sie haben sie geheiratet, aber sie liebten sie nicht. Ist das meine Schuld? Jedenfalls nicht die von Juliette. Oh ja, materiell gesehen hat sie alles gehabt, was sie sich nur wünschen konnte. Kleider, Schmuck, Wagen und Wohnung. Auch einen Wagen, den sie allein fährt. Eine Wohnung, in der sie nicht oft anwesend sind. Ich bin geschäftlich gezwungen, viel zu reisen. Das hatte ich ihr von Anfang an gesagt. Haben Sie auch nur ein einziges Mal angeboten, sie zu begleiten? Ich glaube nicht, dass sie das interessiert hätte. Ah, nehmen Sie sie nur in Schutz. Man versteht sich ja so gut unter Schwestern, nicht wahr? Aber. Doch, darum sind Sie doch heute Abend hierher gekommen. Juliette hat Sie geschickt. Pierre, bitte, jetzt hören Sie mir zu. Ich höre ja. Als Juliette zu mir kam, war sie sehr gereizt, fast aggressiv. Sie hätte es satt, sie ertrüge es nicht länger, mit Ihnen zu leben. Sie würde Sie verlassen. Ihre Entscheidung wäre gefallen, es gäbe kein Zurück mehr. Sie redete unaufhörlich. Ich habe mich gefragt, warum erzählt sie gerade mir das? Wir sind niemals sehr, sehr intim miteinander gewesen. Sicher, weil ich so viel älter bin als sie. Aber gestern hat sie mir plötzlich alles gesagt. Alles, was sie dachte, alles, woran sie litt. Ich glaube, im Grunde hatte sie vor allem das Bedürfnis zu reden, ihr Herz auszuschütten. Sie wollte, dass irgendjemand ihr zuhörte. Sie hat mir von Ihnen erzählt, von sich, von ihrem verpfuschten Leben. Es wäre ein Fehler gewesen, sie zu heiraten. Ach. Und schließlich hat sie mich gefragt, wie ich darüber dächte. Was haben Sie gesagt? Was sie vorhätte, wäre eine Torheit. Die schlimmste Torheit, die sie überhaupt nur begehen könne. Sie dürfe sie nicht verlassen. Dieser dieser junge Mann, mit dem sie fortgehen wollte, wäre nur eine Ausrede, die erste beste Gelegenheit. Es würde ein paar Wochen gehen, ein paar Monate vielleicht, aber dann würde sie wieder allein sein. Na, das hat ihr gar nicht gefallen. Aber im Innersten wusste sie, dass ich recht hatte. Sie hat eine ganze Weile geschwiegen und dann hat sie mich plötzlich gefragt, was ich an ihrer Stelle tun würde. Und was haben Sie darauf geantwortet? Dass sie großes Glück hätte, ihre Frau zu sein. Selbst wenn sie sich schlecht verstünden. Selbst wenn es ein sehr tiefes Missverständnis zwischen ihnen gegeben hätte. Ich habe sie angefleht, diese absurde Idee aufzugeben, diesen sinnlosen Aufbruch, diese Flucht. Ich habe versucht, ihr begreiflich zu machen, dass das Leben kein Spiel sei, dass es höchste Zeit sei, damit aufzuhören, sich wie ein Kind aufzuführen. Ich habe ihr gesagt, an ihrer Stelle würde ich zu ihnen zurückkehren. Ich würde versuchen, noch einmal von vorne anzufangen, bei Null. Und was hat sie darauf gesagt? Zunächst hat sie abgelehnt. Sehr heftig. Aber dann... Dann? Dann hat sie sich entschlossen, nicht fortzugehen, sondern bei Ihnen zu bleiben. Hat sie sich wirklich dazu entschlossen? Ja. Meine liebe Marianne, ich bin sicher, dass Sie sehr überzeugend gewesen sind und dass Juliette ernsthaft die Absicht hatte, Ihren Ratschlägen zu folgen. Für den Augenblick. Aber Ihre Schwester ist eine Wetterfahne, Marianne. Kaum war sie von Ihnen fort, hat sie ihre Meinung geändert. Das glaube ich nicht, Pierre. Nein, ich bin sicher, das hat sie nicht getan. Und wo ist sie jetzt? Wenn ich das wüsste. Um welche Zeit ging sie gestern bei Ihnen fort? Sehr spät. Oder sehr früh, wenn Sie so wollen. 4, 5 Uhr morgens, ich weiß nicht mehr genau. Wollte sie nach Haus fahren? Sie wollte erst heute Nachmittag herkommen, um bei ihrer Rückkehr da zu sein. Wo hat sie den Rest der Nacht verbracht? Das weiß ich nicht. Ich hatte ihr angeboten, bei mir zu bleiben, aber sie wollte nicht. Sie hatte das Bedürfnis, mit sich allein zu sein. Allein, Juliette. Ja, wirklich allein. Sie fuhr weg. Wohin? Sie wollte den Tag im Bungalow verbringen und sich dort ausruhen. Ich habe versucht, sie um die Mittagszeit oben zu erreichen, aber es hat sich niemand gemeldet. Ja, Juliette hat sich nicht melden können. Sie ist heute nicht im Bungalow gewesen. Ja, ich war nämlich da. Sie? Ja. Ja, aber waren Sie denn nicht in Paris? Nicht mehr. Ich war mit der Arbeit eher fertig als vorgesehen und bin schon heute früh wiedergekommen. Und Juliette wusste das nicht? Nein. Ich wollte ihr gestern Abend telefonisch Bescheid sagen. Aber sie war ja bei Ihnen und das wusste ich nicht. Also sind Sie heute Morgen zurückgekommen? Mit der 10:20 Maschine. Und Sie waren tagsüber hier in Ihrem Büro? Nein. Ich bin nicht ins Büro gegangen. Ich habe mich nicht einmal bei meiner Sekretärin gemeldet. Ich habe etwas getan, was bei mir seit Jahren nicht vorgekommen ist. Ich habe mir einen freien Tag geleistet. Ich bin nicht einmal hier vorbeigefahren, sondern direkt hinauf zum Bungalow. Ich habe einen herrlichen Tag verbracht. Ich habe auf der Terrasse in der Sonne geschlafen und ich habe im See gebadet. Niemand hat mich gestört. Ja, gegen Mittag hat mal das Telefon geläutet, ich habe aber nicht abgenommen. Das war ich. Ah ja, ja sicher. Und Juliette ist nicht gekommen? Nein. Sie hatte mir gestern Abend aber doch gesagt... Aber ja, gestern Abend. Aber seitdem, ich sage es noch einmal, hat sie ihre Meinung geändert. Das ist nicht möglich. Das ist sehr gut möglich. Es ist sogar sicher. Man muss den Tatsachen ins Gesicht sehen, Marianne. Juliette ist auf und davon. Nein, Pierre. Doch. Allein oder mit einem Mann, das weiß ich nicht. Aber sie ist fort. Ich bin sicher, das stimmt nicht. Dann müsste ja etwas passiert sein. Pierre, wie können Sie so etwas sagen? Weil es so ist. Aus mit Juliette. Verschwunden. Nein. Pierre, ich habe Angst. Wovor? Sie wollte zum Bungalow hinauf. was Sie mir vorhin erzählt haben, Pierre. Dieses Bad im See. Juliette, die nach Atem rang. Die den Grund unter den Füßen verlor, die um Hilfe schrie. Und? Wenn sie heute im Bungalow gewesen ist, wenn Sie Juliette angetroffen haben, wenn sie mit ihm gesprochen hat, ihnen alles gebeichtet hat, und wenn sie von allem doch keine Ahnung hatten. Weiter? Pierre, ich flehe Sie an. Sagen Sie mir, dass es nicht wahr ist. Sagen Sie mir, dass nichts geschehen ist, bitte. Reden Sie doch. Sagen Sie doch was. Sie beschuldigen mich, Ihre Schwester umgebracht zu haben. Sagen Sie mir die Wahrheit, Pierre. Ich beschwöre Sie. Ich muss es wissen. Die Wahrheit? Die habe ich Ihnen aber doch eben gesagt, Marianne. Ich hätte von Ihnen etwas anderes erwartet. Ein bisschen mehr Vertrauen. Mehr Verständnis. Sie wird wiederkommen, nicht wahr, Pierre? Sie wird wiederkommen. Sie muss wiederkommen. Nur, wenn sie einen Unfall gehabt hätte, heute Nacht, nachdem sie von mir fortgefahren ist, sie war so aufgeregt. Marianne, versuchen Sie nicht, sich Gott weiß was einzubilden. Aber vielleicht haben Sie recht. Sie wollte ein neues Leben beginnen. Sie wollte mir alles gestehen. Aber dazu brauchte sie Mut und Mut hat sie nicht viel. Sie versucht, den Augenblick hinauszuschieben. Glauben Sie? Das wäre ein Grund. Darum ist sie noch nicht nach Hause gekommen. Sie will Zeit gewinnen. Aber es ist 23:30 Uhr nachts, Pierre. Dann wird sie ins Kino gegangen sein. Um noch ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen. Die Vorstellungen sind um 12 zu Ende. In einer halben Stunde wird sie hier sein. Ja. In einer halben Stunde wird sie hier sein. Und ganz runde Augen machen, mich hier zu finden. Wie denn? Du bist schon zu Hause? Ich hatte gar nicht darauf geachtet, wie spät es ist. Und wir sind mit dem bloßen Schrecken davongekommen. Ja. Glauben Sie das wirklich, Pierre? Hören Sie, Marianne. Quälen Sie sich nicht länger. Trinken Sie einen Whisky. Und vor allem reden wir von etwas anderem. Worüber? Vom Wetter? Ja, oder soll ich eine Platte auflegen? Oh nein, danke, nein, keine Musik jetzt. Gut. Ach, verdammt. Ich habe keine Zigaretten mehr. Oh, nehmen Sie meine. Um Gottes Willen, Filter. Nein. Da gehe ich mal schnell hinunter zum Automaten. Oh nein, bitte. Lassen Sie mich nicht allein. Aber Marianne, es dauert bloß 5 Minuten. Ja, trotzdem. Naja, gut. Ich kann auch gerne aufs Rauchen verzichten. Ach, warten Sie. Da muss doch irgendwo noch eine alte Pfeife herumliegen. An dem Tag, an dem ich Sie kennengelernt habe, rauchten Sie auch Pfeife? Nein. Doch, bestimmt. Ah ja, doch, ich erinnere mich. Ich war zu einer Abendgesellschaft eingeladen. Das war bei den Lebruns. Ja, richtig. Mein Gott, war das langweilig. Oh, vielen Dank. Aber nein, ich habe das nicht auf Sie gemünzt, im Gegenteil. Wenn Sie nicht da gewesen wären, wäre ich gleich wieder gegangen. Aber irgendjemand hat uns miteinander bekannt gemacht. Mhm. Weiß nur nicht mehr wer. Muriel. Ach ja, Muriel. Ich glaube, wir sind beide nicht sehr höflich gewesen. Wir haben uns in eine Ecke des Salons gesetzt und den ganzen Abend über geplaudert, ohne uns um die anderen zu kümmern. Stimmt. Wir sind spät gegangen und ich habe sie begleitet. Nein, nicht an diesem Tag. So? In der Woche darauf. Wir hatten uns bei Pascal wieder getroffen. Donnerwetter, was Sie für ein Gedächtnis haben. Es stimmt, bei Pascal. Sie mussten früh nach Hause. Ihrer Mutter wegen, hatten Sie mir erklärt. Ja. Und ich habe Sie Aschenbrödel genannt. Das war gar nicht sehr witzig. Ich wusste nichts von Ihnen. Ich kannte Sie ja kaum. Sie waren ohne Wagen da. Ich habe Sie nach Hause gebracht. Als wir uns trennten, da haben Sie mir gesagt, dass ich Sie gern eines Abends wiedersehen würde. Allein. Sie haben mich ins Konzert geführt. Ja, die Brandenburgischen Konzerte. Deutsches Kammerorchester. Und ein paar Tage nach dem Konzert, da haben wir eine Ausstellung besucht. Goya? Ja. Es wird Sie amüsieren, was ich Ihnen jetzt sage, Pierre. Damals schien mir... Ja? Als sei Ihnen unsere Beziehung sehr wichtig. Die war mir auch sehr wichtig. Und eines Abends sind Sie mit mir zum Abendessen gefahren. In ein italienisches Restaurant. Ins Pesce d'Oro. Genau. Oh, ich war wie im siebenten Himmel. Erinnern Sie sich noch? Es wurde sehr spät und es waren gar keine Gäste mehr da. Nur noch der alte Wirt, der darauf wartete, dass er schlafen gehen konnte. Ja. Und auf dem Heimweg sind Sie sehr langsam gefahren. Irgendwann haben Sie angehalten, wir sind aus dem Wagen gestiegen und dann haben Sie plötzlich angefangen zu sprechen. Dass ich mich sehr einsam fühlte, dass ich gern heiraten würde. Mhm. Sie haben Ihren Arm um meine Schulter gelegt. Ja, ich wartete. Ich wartete auf ein Wort von Ihnen. Aber das konnte ich Ihnen nicht sagen, Pierre. Ja, wieder einmal wegen Ihrer Mutter. Sie war krank, sie brauchte sie. Auch eine elegante Art, Nein zu sagen. Für mich hat das nicht Nein bedeutet. Aber Sie konnten ja nicht warten. Ich habe Sie damals eingeladen, ein Wochenende bei uns zu verbringen, um Sie mit meiner Mutter bekannt zu machen. Und Sie haben Juliette geheiratet. Ja, in jener Nacht habe ich Ihr Schweigen falsch ausgelegt. Ich habe gedacht, Sie wollten nicht. Und als Sie mir Juliette vorstellten, habe ich geglaubt, sie wäre Ihnen ähnlich. Ich würde mit ihr etwas von Ihnen heiraten. Seit 3 Jahren bereue ich es. Vom ersten Tag an. Sobald mir klar geworden war, wie anders Juliette ist als Sie. Marianne? Ja. Und wenn sie nicht zurückkäme? Oh nein, Pierre. Bitte fangen Sie nicht wieder so an. Es ist Mitternacht, Marianne. Seit 2 Stunden spielen wir uns eine Komödie vor. Nein. Sie haben selbst gesagt, sie hat Zeit gewinnen wollen. Sie ist im Kino. Sie wird jede Minute nach Hause kommen. Nein. Doch. Sie wird nach Hause kommen. Sie muss nach Hause kommen. Etwas verstehe ich nicht, Marianne. Seitdem Sie hier sind, wiederholen Sie ununterbrochen. Juliette sei nicht fortgegangen, sie käme zurück. Als ob Sie versuchten, es sich selbst einzureden. Sie haben mir nicht alles gesagt, Marianne. Es ist etwas geschehen, worüber Sie nicht mit mir sprechen wollen. Wo ist Juliette? Ich weiß es nicht. Doch, Sie wissen es. Ich will die Wahrheit wissen, Marianne. Ich habe sie Ihnen gesagt. Nein, nicht die ganze Wahrheit. Sie verheimlichen mir etwas. Etwas, was gestern Abend geschehen ist. Marianne, mit wem wollte Juliette davongehen? Das ist nicht weiter wichtig, sie hat es nicht getan. Sie hat Ihnen gesagt, sie würde es nicht tun. Aber seitdem ist sie verschwunden. Nein, sie ist nicht verschwunden. Alle ihre Kleider sind da, sie hätte sie mitgenommen, wenn sie endgültig fort wollte. Alles ist da in ihrem Schrank. Woher wissen Sie das? Sie sind doch nicht in Ihrem Zimmer gewesen. Und doch haben Sie Juliettes Kleider im Schrank gesehen? Sie waren also hier in meiner Wohnung? Ja. Wann? Heute Nachmittag. War Juliette da? Nein. Wie sind Sie reingekommen? Wer hat Ihnen die Tür aufgemacht? Ich hatte einen Schlüssel. Juliette hat ihn mir gegeben. Wann? Gestern Abend, also heute Nacht. Sie hat Ihnen den Schlüssel gegeben? Warum? Als sie zu mir kam, da hatte sie alles mitgebracht. 3 große Koffer voll. Sie hat mich gebeten, sie zurückzubringen, ihre Kleider wieder aufzuhängen. Alles sollte wieder am gewohnten Platz sein, wenn sie kämen. Sie sollten keinen Verdacht schöpfen. Ja, das ist alles da. Aber was beweist das? Sie hat sie gebeten, ihre Kleider zurückzubringen und in den Schrank zu hängen. Ja. Na gut, das mag ja sein. Aber das erklärt nicht, was sie getan hat, nachdem sie bei Ihnen war. Oh. Ich kann mir's denken. Dieser Jüngling, mit dem sie durchbrennen wollte. Sie ist zu ihm gegangen. Nein. Kennen Sie ihn? Ja. Hier ist das Telefon. Rufen Sie an. Tja, um diese Zeit? Ja, um diese Zeit. Hallo? Ja, hier ist Marianne. Entschuldige, wenn ich dich so spät störe, aber... Nein, nichts Ernstes. Das heißt, ich weiß es eben nicht. Es geht um Juliette. Wir sind sehr in Sorge um sie. Ja, ihr Mann und ich. Weißt du, wo sie ist? Nein? Du hast sie doch gestern Abend erwartet. Und ja, ich weiß. Sie ist nicht gekommen. Sie hat dich auch nicht angerufen. Gar nichts. Nein, wir wissen auch nichts. Ja, selbstverständlich. Danke. Wiedersehen, Jules. Jules? Das war Jules? Ihr Freund? Er war mal mein Freund. Ja, aber seit wann? Seit 3 Monaten. Und Sie wussten es? Sie hat schon dafür gesorgt, dass ich es gleich erfahre. Darum habe ich mit ihm gebrochen. Ach. Juliette hat immer haben wollen, was ich besaß oder was ich gern haben wollte. Das hat mit meinen Puppen begonnen, als wir kleine Mädchen waren. Und seitdem hat es nicht mehr aufgehört. Wussten Sie, dass Sie zusammen fortgehen wollten? Ah ja, sie hat es mir gestern Abend gesagt. Und dazu kam sie zu Ihnen? Mhm. Das ist doch verrückt. Ihr erschien das ganz und gar natürlich. Ja, ihr vielleicht. Aber nicht Ihnen. Sie wollten ihr Jules nicht lassen. Darum haben Sie darauf bestanden, dass sie bei mir bliebe. Damit die beiden nicht miteinander verschwinden können. Ja, um Gottes Willen, wie können Sie denn nur so dumm sein? Verstehen Sie denn überhaupt nichts? Dass meine Schwester mit Jules durchginge, das war mein innigster Wunsch. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn sie nur gingen. Wenn Juliette verschwinden würde, wenn wir beide nie mehr von ihr hörten, sie nicht und ich nicht. Vielleicht hätten sie sich dann daran erinnert, dass ich noch existiere. Das ist ja zum Verrücktwerden. Erklären Sie mir, Marianne. Sie haben mir doch gesagt, Sie hätten Juliette angefleht zu bleiben, bei mir zu bleiben. Warum? Weil ich glaubte, Sie würden noch an ihr hängen. Also haben Sie sich geopfert, wieder einmal. Diesmal nicht für Ihre Mutter, sondern für Ihre Schwester. Nein, für Sie, Pierre. Ich sag's nochmal, ich wusste ja alles nicht. Ich habe alles versucht, um Juliette zu überzeugen. Sie wollte nicht auf mich hören. Ich habe sie angeschrien, dass sie nicht das Recht hätte, einen Mann wie Sie unglücklich zu machen, dass ich sie mit allen Mitteln daran hindern würde. Ich wusste nicht mehr, was ich sagte. Ich sprach immer nur von Ihnen. Und plötzlich dämmerte es ihr. Sie wusste, dass es Ihnen leid tat, sie geheiratet zu haben, aber sie glaubte, ich hätte sie im Laufe der Zeit vergessen. Und als sie begriff, wie viel mir immer noch an ihnen liegt, als sie glaubte, es könnte zwischen ihnen und mir noch irgendetwas spielen und wir würden, wenn sie ginge, darum ihr plötzlicher Entschluss zu bleiben, um ihren Platz nicht für mich frei zu machen, um uns beiden weh zu tun. Es war furchtbar. Sie hat mich ausgelacht und in diesem Moment hätte ich sie am liebsten umgebracht. Ich möchte bitte etwas trinken. Ein Whisky. Marianne? Ja. Haben Sie sie umgebracht? Halten Sie mich für fähig, einen Mord zu begehen? Sie haben den Schlüssel, der in Juliettes Handtasche war. Sie haben die Koffer zurückgebracht, die in Juliettes Wagen lagen. Das ist ja ungeheuerlich. Ich verurteile Sie nicht. Ich hätte an Ihrer Stelle vielleicht genauso gehandelt. Wusste jemand, dass sie bei Ihnen war? Nein. Hatte sie ihren Wagen in den Garten gefahren? Ja. Es war dunkel, das Haus ist abgelegen. Niemand hat sie herauskommen sehen. Darum also haben Sie mir vom Bungalow erzählt. Ich habe Juliette nicht getötet. Natürlich nicht. Es war ein Unfall. Die Straße, die zum Bungalow hinaufführt, ist gefährlich. Juliette ist zu schnell gefahren, ist in einer Kurve ins Schleudern geraten. Und da es keine Leitplanken gibt, sie haben Zeit genug gehabt, zu Fuß zurückzulaufen, bevor es Tag wurde. Glauben Sie wirklich, ich hätte es getan? Glauben Sie, ich habe meine Schwester getötet? Oh mein Gott, wie soll ich Ihnen das jemals verzeihen? Marianne? Nein, sagen Sie jetzt nichts mehr, Pierre. Wir haben uns alles gesagt. Die Polizei. Pierre! Ja? Nichts, machen Sie auf. Juliette? Oh, entschuldige, Pierre, es tut mir furchtbar leid. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet, ich war im Kino und... Aber ja, ich weiß. Komm rein, Juliette. Marianne ist da. Oh. Wir haben auf dich gewartet. Komm.